In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden die Arbeiten für Behindertenschutz rege durchgeführt. Dank der volksverbundenen Maßnahmen des Staates werden den Behinderten die gesellschaftlichen und politischen Rechte und die Interessen gesetzlich gesichert. Sie nehmen aktiv an verschiedenen gesellschaftlichen Tätigkeiten teil. Der Koreanische Bund für Behindertenschutz bietet durch verschiedene Hilfs- und Schutzaktivitäten und durch Propaganda mittels der Publikationen den Behinderten noch stabilere und günstigere Lebensumwelt und Bedingungen. Durch das kulturelle Gefühlsleben wie sportliche und künstlerische Tätigkeiten gewährt der Bund ihnen notwendige Bedingungen für die Teilnahme an der gesellschaftlichen Arbeit. Durch die Erneuerung und Normalisierung der Internet-Homepage Himang wird die soziale Aufmerksamkeit für die Behinderten weiter erhöht. Mit den internationalen Organisationen und ausländischen Gesellschaften für Behinderten unternimmt der Bund auch den allseitigen und breiten Austausch und die Zusammenarbeit.